Abenteuer und alter Musik aus der Türkei. Am Mikrofon ist Michael Frank. Tekerlekler almış başını dönüyor, dönüyor. Gidiyorum yine bu şehirden, ayaklarım geri geri. Tekerlekler almış başını dönüyor, dönüyor. Sanki bütün büyük aşkların ortak kaderi. Ah, beni en çok bu mahvediyor. Sanki bütün büyük aşkların ortak kaderi. Ah, beni bu kahrediyor. Ah beni, beni. Ah beni, beni. Nerelere gideyim, nasıl edeyim? Al beni, beni. Sar beni, beni. Sar ama sanere körfeze bırak, kuru bile seni. Ah beni, beni. Ah beni, beni. Nerelere gideyim, nasıl edeyim? Ah beni, beni. Sar beni, beni. Saramazsan eğer körfeze bırak, kuru bile seni. Πιο πολύ. Αχ, καρδιά φτωχή. Στην αγκαλιά του χτες έμοιαζα με βροχή και με πεινόλη. Αχ, δεν ωφελεί να έρθει η Ανατολή. Πρέπει να φύγω πριν, πριν σε ποθήσω πιο πολύ. Αχ, καρδιά φτωχή, στην αγκαλιά του χτες έμοιαζα με βροχή και με πίνε όλη η γη. Die türkische Sängerin Sezen Aksu hat dieses Lied komponiert, Gidiyorum Bu Şehirden, zu Deutsch etwa, ich verlasse die Stadt. Diese Stadt bringt mich zur Verzweiflung, heißt es da, wohin soll ich gehen? Meine Füße sind Räder, die sich drehen. Sezen Aksu hat dieses Lied im letzten Jahr auf ihrer CD Deliveren veröffentlicht. Der erste Teil des Liedes wird in türkischer Sprache gesungen, der zweite in griechischer Sprache. Sezen Aksu und Haris Alexiou teilen sich die Gesangsparts. Eine ganze Reihe von türkischen und griechischen Künstlern machten letztes Jahr demonstrativ gemeinsame Sache. Die politischen Beziehungen zwischen der Türkei und Griechenland waren ein weiteres Mal an einem Tiefpunkt angelangt. Der Beitrag der Künstler war also ein deutliches Plädoyer für Völkerverständigung und gegen Säbelrasseln und Schlimmeres. Zu den Musikern, die Sezen Aksu und Haris Alexiou gerade begleiteten, gehören der Liedermacher Bülent Ortaçgil, Gitarre, und der unglaubliche Erkan Oğur. Er spielte bei diesem Lied unter anderem eine bundlose Gitarre. Erkan Oğur ist ein sehr gefragter Studiomusiker in Istanbul. 1993 veröffentlichte Bürger Gesthüsens Feuer- und Eislabel eine erste Solo-CD von ihm. Bis jetzt leider die einzige. Auch in der Türkei erschien meines Wissens bisher keine Erkan Oğur-Soloplatte. Dabei ist seine Gitarrenstimme ganz unverwechselbar und seine Verbindung von Tradition und Moderne mehr als hörenswert. Sezen Aksu dürfte hierzulande dem einen oder der anderen ein Begriff sein. Ab und zu waren ihre Disco-Hits selbst im Nachmittagsprogramm deutscher Sender zu hören. Das meiste an Musik aus der Türkei dürfte deutschen Ohren noch unbekannt sein. Ein bisschen Arabesk-Musik oder Folklore kennt Mann oder Frau vielleicht aus den türkischen Imbissen oder aus dem Urlaub in der Türkei. In den Weltmusikcharts tauchen türkische Acts selten auf. Musik aus der Türkei ist noch immer so etwas wie Terra Incognita, das unbekannte Land. Dabei sind in jeder deutschen Großstadt Geschäfte, in denen man dieses Land preiswert erkunden kann. In türkischen Gemischtwarenläden oder CD- und Videogeschäften kosten die Kassetten mit Musik aus der Türkei immer noch nur 7 oder 8 Mark und CDs kosten in der Regel 20. Einen kleinen Vorgeschmack auf die Vielfalt an Musik, die diese Terra Incognita zu bieten hat, gibt's heute Nacht hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. İşte karşında ne deseler boşuna, anlaması zor, çok zor olsa da. Kolaydan lokma olma, kolaydan lokma olma. Vurduk endibe, söyle şimdi nereye yol almalısın? Ufak ufak yerine sıyrılda gel buraya, sıyrılda gel buraya. Deseler boşuna anlaması zor, çok zor olsa da kolaydan lokma olma, kolaydan lokma olma. Yaklaş yanıma, bir çift sözüm var sana, başı sonu bir, geçmişine baksana. Yalan söyleme bana, yalan söyleme bana. Koşa gel, ihtiyacım var sana, yalnız olmuyor senden başkasıyla. Yalan söyledim sana, yalan söyledim sana. Musiktraditionen aus der englischsprachigen Welt haben den Popmusikmarkt vieler anderer Länder geprägt. Deutsche oder französische Bands orientierten sich erstmal an den Beatles oder Stones. Hip-Hop gibt es in allen möglichen Sprachen und natürlich gab es in der Türkei auch Leute, die wie Elvis klingen wollten oder wie Metallica oder wie Run-DMC. Das war für mich gerade eine Premiere, die erste türkische Band, die knackigen Ska mit Punk-Einsprengseln spielt. Vorbild dürfte die Ska-Variante Marke Großbritannien gewesen sein, nicht die aus Jamaika. Athena heißt die Band, das war gerade ein Song von ihrem Album Tam Samani Shimde. Es erschien letztes Jahr. Der Song, der gerade lief, heißt Dön Baba Dönelim. Ein Kind in der Türkei wendet sich an seinen Vater, der in Deutschland lebt, und das Kind fordert den Vater auf, zu ihm zurückzukehren. Lauf zu mir, ich brauche dich, komm zurück. Athena heißt die Band, das ist ein Quartett, aufgenommen wurde die Platte in Istanbul, gemastert wurde sie in einem Studio in London. Und einer der vier trägt auf den Coverfotos ein grünes T-Shirt mit weißer Schrift und darauf steht das deutsche Wort Polizei. hadi size. Bana geldi tabi gibi sözlerle. Yaşar gidersin tek bir bilinçle. Kuruluş şeker oyununu sevenler. Daha var olmadan yok olan bisiklet. Patlamaya hazır sahipli bomba. Tıkırdı gidiyor her şey yolunda. Yada geliyor yavaş yavaş kaydırız. Onunla lafların hepsi bana bom. Resonansın bir anda yanmış. Bunlar işte sakın korkma. Çeteler kurulur acaba niye? O onun cebinde acaba niye? Niye diye söyle bana bunu diye söyle. İşte yine kendim elbette. Musik aus der Türkei geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade Hip-Hop aus dem Jahr 2000. SOS heißt die vierköpfige Crew und der Track gerade, das war Radar. In der obligatorischen spezielles Dankeschön-Abteilung taucht unter anderem der Name eines Hip-Hop-Quartetts aus Köln auf. Microphone Mafia. Früher hießen sie noch TCA Microphone Mafia. Die Kölner Crew wurde 1993 mit einer Mischung aus türkischem, italienischem und deutschem Rap bekannt. Vielleicht bedanken sich die vier von SOS auch für eine ganz spezielle Inspiration. Der Groove hinter der Nummer gerade ähnelt nämlich ziemlich dem der Microphone-Mafia-Nummer international. Mehr von SOS später. Vor dem Hip-Hop von SOS gab es ein vertrackt ausgeklügeltes Instrumental von dem Quartett Necropsy. Bisher habe ich von dieser Band leider nur eine CD. Sie erschien schon 1996 und heißt Mi Kubesi. Die Band spielt auf der Platte fast nur Instrumentals. Das Spektrum reicht von Schwermetall bis zu filigran ineinander geschachtelten Gitarrenriffs. Bei der Nummer, die als erstes von Necropsy zu hören war, fühlte ich mich angenehm an die 80er-Jahre-Version von King Crimson erinnert. Atheist heißt die Nummer, zu Deutsch der Atheist. Hier ist eine Art Crossover. Einer der typischen ungeraden Tanzrhythmen türkischer Volksmusik wird kombiniert mit Klängen aus anderen Welten. Necropsy mit Yola, Wege. Thank you. Necropsy heißt die Band, die gerade zu hören war. Das war der Beginn ihres Instrumentals Yolar, zu finden auf einer CD von Necropsy aus dem Jahr 1996. Im ersten Teil der Nummer spielt die Band einen Rhythmus, wie er für türkische Volksmusiktänze typisch ist. Ungerade Takte wie 9/8 oder 7/8 sind in der türkischen Folklore allen vertraut. Die Nummer von Necropsy begann mit einem solchen Part im 7/8-Takt. An einer anderen Ecke des türkischen Popmarkts klingen die krummen 7er Takte so. Das war eine Sängerin, die nur unter ihrem Vornamen firmiert. Hatice heißt sie. Zu hören gab es eine Mischung aus Pop und Folklore von ihrem zweiten Album. Derule heißt das Lied. Es muss ein Traditional sein. Bei den Autorenangaben ist der Hinweis anonym zu lesen. Wie das Stück von der Band Necropsy davor, basiert das Lied auf einem asymmetrischen 7/8-Takt. Nur der wird bei diesem Lied mit Hatice noch schneller gespielt. So schnell, dass fast kaum mehr zu spüren ist, dass da eine Ecke vom Viervierteltakt fehlt. Musik aus der Türkei geht's heute nach dem Soundcheck vom Deutschlandfunk. Thank you. Terra Incognita heißt diese Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Das unbekannte Land ist in diesem Fall alte und neue Musik aus der Türkei. Das Lied, das gerade zu hören war, wurde im 17. Jahrhundert aufgeschrieben und 1688 in einer Sammlung von Giovanni Battista Dona veröffentlicht. Dona war als Gesandter Venedigs am osmanischen Hof. Er begeisterte sich für die osmanische Dichtkunst und Musik. Er bestellte türkische Musiker zu sich, die ihm ihr Repertoire vorspielten. Giovanni Battista Dona hielt die Melodien in Noten fest, und was er als Text transkribierte, wird heute von dem Musikwissenschaftler und Musiker Wladimir Ivanov als unverständliches Mischmasch aus türkisch und venezianischem Italienisch beschrieben. Wladimir Ivanov hat schon mit verschiedenen Projekten die Schnittstellen zwischen orientalischen und europäischen Musiktraditionen beleuchtet, zum Beispiel mit seinem Ensemble Sarband. 1999 erschien die CD A la Turca, L'Orient Imaginaire, der Orient der Fantasie. Die Quellen vom Kontakt türkischer und europäischer Musiker des 17. und 18. Jahrhunderts werden von einem gemischten Ensemble neu interpretiert. Sänger aus dem Westen und Osten werden auf europäischen Barockinstrumenten und traditionellen türkischen Musikinstrumenten begleitet. Wolfgang Amadeus Mozarts berühmtes A la Turca-Thema aus einer Klaviersonate wurde gerade von Isan Özer auf der Trapez-Zither Kanun gespielt. Belinda Sykes heißt die Sängerin, die gerade eben eines der Lieder aus der Sammlung von Giovanni Battista Dona sang. Das nächste Lied entstand in der Jetztzeit. Jemand ist da, so scheint es, mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Er spricht davon, dass er sich humpelnd versteckt hat. Am Anfang des Textes ist er allein. Er schaut in den Spiegel und sieht Schatten hinter sich. Amirim heißt das Lied, und der Oberste, der da im Titel erwähnt wird, wird in dem Lied immer wieder mit den Worten angesprochen: Gib mir eine Nachricht. Hier ist Eren Kazem Akay mit Amirim. Her gün sırayla boku yedim. Seçtim ama olmadı. Çıkışım yoktu. Tiksindim, kustum. Ama olmadı. İçimdeydi, ihanetti. Arkadaşlarım da gitti. Hepsi bitti. Dayan bekle. Dayan, geliyoruz hep birlikte. Önce seni kurtaracağız. Sırayla dünyaları kurtaracağız. Seninkini, benimkini, popçuların ufak beynini, rockerların uyuşturucu dolu bedenlerini, farklı olduğunu patlayacağız. Son olma, dayan bekle, geliyoruz işte. Tek bir nefesle. İsyanlarımız bastırılabilir ama acılarımız asla. Bu cuvayı, sınırlarıyla. Kesesine çek eline, kabuslardan çıktım geldim, dinle şimdi beni. Benim adı bunu bir. MC. Keserim dilim dilim ama niye söyle? Sözlerim yeter senin beynini dağıtmaya. Nefret kusan kelimeler patlar suratına. Acı dolu sözleri kusarım ardına. Bağıracak nefesin kalır boğazımda. Yetmez gücüm beni susturmaya ve kardeşlerime bastırmaya. Geliyoruz işte, dayan bekle. Tek yürek tek bir işte kardeş diye. Bekle sadece bekle. Gelecek işte o günlerde. İşte bir nefese bize gün güneler nerede diye diye güleceğim. Biz de orayız biz de. Çek işte o dışarıya. İsyanlarımız bastırabilir ama acılarımız hiçbir zaman asla doğacak. Güneşse yağacağız üzerine, yağmur gibi her şey itilecek. Dünyamete back. alte und neue Musik aus der Türkei geht's in dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Die Musik der letzten knappen Viertelstunde erschien in den Jahren 1998 und 2000. Los ging's mit Eren Kazem Akay. Anirim heißt der Song, zu finden auf seinem Album Turquoise Patlika. Erschienen ist die Platte, oder vielmehr die Kassette und CD, im letzten Jahr. Danach gab es Musik von einer der experimentierfreudigsten türkischen Gruppen, die ich kenne. Zen heißt die Band. Von ihrem 98er-Album Tanbul gab es die geisterhafte Dub-Nummer Islak Kanatla. Und gerade eben, das war noch einmal die vierköpfige Hip-Hop-Crew SOS. Und zwar mit dem Titelstück ihres Albums Dayan Bekle. Das heißt so viel wie Hab Geduld und warte. Bis zu den Nachrichten Musik von einer jungen Band, die ich erst vor wenigen Tagen entdeckt habe. Replikas heißt die Band. Nach den Nachrichten gibt's noch mehr von ihnen. Jetzt aber erstmal den Track Hiç Ölü Senzi Yok. Deutschlandfunk. Zwei Uhr. Die Nachrichten. Frankreichs Präsident Chirac und Bundeskanzler Schröder wollen mit einer gemeinsamen Position in Bezug auf die E-Ost-Erweiterung nächsten Monat zum Gipfel der Europäischen Union in Schweden fahren. Diese Gemeinsamkeit werde alle Punkte betreffen, sagte Schröder nach einem Treffen mit Chirac gestern Abend in Paris. Nichts werde entschieden, wenn nicht alles entschieden sei. Dabei knüpfe der Kanzler an die französische Position an, die Frage der Agrarsubventionen nicht losgelöst von den anderen Problemen zu behandeln. Frankreich ist der größte Empfänger von Beihilfen. Deutschland fordert unter anderem Übergangsfristen bei der Öffnung des Arbeitsmarktes in der erweiterten Union, was unter den Mitgliedstaaten noch umstritten ist. Mit Blick auf die jüngsten EU-Reformvorschläge Schröders sagte Chirac, diese seien Teil der Debatte über die Zukunft Europas. Jeder könne seine Meinung dazu äußern, auch wenn man in Details nicht immer einig sei. Paris wendet sich gegen den darin vorgesehenen Umbau des mächtigen EU-Ministerrates in eine Art Oberhaus des Europaparlamentes nach dem Vorbild des deutschen Bundesrates. Bei der Entschädigung für ehemalige NS-Zwangsarbeiter zeichnen sich erneut Probleme ab. Der Regierungsbeauftragte Graf Lambsdorff sagte im ARD-Fernsehen, die Urteilsbegründung der US-Bundesrichterin Cram sehe vor, dass für die abgetretenen österreichischen Bankenklagen Zahlungen geleistet werden müssten. Dafür sei aber im Stiftungsfonds kein Geld. Lambsdorff erklärte, damit seien die Bedingungen für eine Freigabe der Gelder vor der Sommerpause des Bundestages wieder deutlich ungünstiger. Zugleich wies der FDP-Politiker die Forderung von Bundestagspräsident Thierse zurück, unter Umständen vorzeitig mit den Auszahlungen aus dem Regierungsanteil des Fonds zu beginnen. Berlins regierender Bürgermeister ist auf einem Landesparteitag der CDU in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt worden. Gut 92% der Delegierten stimmten für den 59-Jährigen, der ohne Gegenkandidat angetreten war. Diepgen betonte, die CDU werde bis zum Ende der Legislaturperiode 2004 am Regierungsbündnis mit den Sozialdemokraten festhalten. Dies erwarte er auch von der SPD. Zuvor hatte der scheidende CDU-Fraktionsvorsitzende Landowski Fehler beim Umgang mit der Spendenaffäre eingeräumt. Er habe mit der Annahme von Bargeld zwar nicht gegen Gesetze verstoßen, aber seiner Partei geschadet. 10 frühere Ostblockstaaten haben trotz russischer Kritik ihre Absicht zu einem Beitritt zu NATO und EU bekräftigt. Bei einem Gipfeltreffen in der slowakischen Hauptstadt Bratislava erklärten die Regierungschefs von 9 NATO-Beitrittskandidaten und Kroatien, die Verteidigungsallianz sei der wichtigste Garant für die Sicherheit in Europa. In einer Grußbotschaft unterstützte US-Präsident Bush die ehemals kommunistischen Staaten in ihren Bestrebungen. Die Regierung in Moskau nannte die geplante Osterweiterung der NATO erneut einen schweren Fehler. Dies werde die militärisch-strategische Landschaft in Europa negativ verändern, sagte der russische Botschafter in Bratislava. Im Zentrum von Madrid ist in der Nacht eine Autobombe explodiert. Nach letzten Angaben der Behörden wurden mehrere Menschen verletzt, als der Wagen in Flammen aufging. Ein Unbekannter hatte kurz vor der Detonation im Namen der baskischen Terrororganisation ETA telefonisch vor dem Sprengsatz gewarnt. Morgen wird im Baskenland ein neues Regionalparlament gewählt. Das Wetter? In der Nacht gering bewölkt oder klar, Abkühlung auf 12 Grad im Rheinland und 3 Grad an der Oder. Am Tage viel Sonnenschein und nur wenige Wolken. Im Alpenbereich am Nachmittag vereinzelt Schauer. Höchstwerte zwischen 19 Grad in Vorpommern und 26 Grad am Rhein. An den Küsten um 17 Grad. Schwacher bis mäßiger, gelegentlich leicht böig auflebender Wind aus Nordost bis Ost. Die Aussichten: am Sonntag sonnig und weitgehend trocken, im Schwarzwald abends vereinzelt Wärmegewitter. Am Montag zunächst freundlich, am Nachmittag im Westen Wolken und örtlich Schauer und Gewitter. Weiterhin warm. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 3 Uhr. Deutschlandfunk, 2.05 Uhr, die Verkehrslage. Heilbronn Richtung Pilsen, zwischen Schwabach West und Nürnberg Langwasser 11 Kilometer Stau und A72 Plauen Richtung Zwickau in Höhe Plauen Ost 2 Kilometer Stau. Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde mit neuer und alter Musik aus der Türkei. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Aus dem 18. Jahrhundert kommt diese Melodie, Wolfgang Amadeus Mozarts aller Turka-Thema aus einer Klaviersonate A-Dur, Köchelverzeichnis 331. Und das klang gerade so, als ob das Thema ursprünglich ein Volksmusiktanz gewesen ist. Die Instrumentation mit zwei Schalmeien und diversen Schlaginstrumenten erinnert an die Davulzona-Duos, die bis heute bei Festen in türkischen Dörfern zu hören sind. Zu finden ist diese Mozart-Variation auf einer CD eines Ensembles um Wladimir Ivanov. A la Turca heißt die CD und im Untertitel L'Orient Imaginaire, Imaginärer Orient. Das Ensemble um den Musikwissenschaftler und Multiinstrumentalisten Wladimir Ivanov mischt Instrumente des europäischen Barock mit traditionellen türkischen Instrumenten. Sänger und Sängerinnen aus der orientalischen und europäischen Musiktradition singen Lieder, die durch einen früheren Kontakt der beiden Kulturen entstanden oder überliefert wurden. Seit dem 16. Jahrhundert ist ein Interesse an türkischer Musik seitens der Europäer belegt. Eine Blütezeit erlebte es im 17. und 18. Jahrhundert. Türkische Elemente in diversen Opern waren damals äußerst beliebt. Ivanovs Ensemble interpretiert hauptsächlich türkische Melodien, wie sie in handschriftlichen Transkriptionen westlicher Besucher des Osmanischen Hofes festgehalten wurden. Oba, helal kossi. Muhatap olma benden. Çekil. Ça me court, c'est qui bien. So yeah, yeah. Ma hobby, yeah. Nefes alamıyorum, kurtar beni, çıldırıyorum. Nefes alamıyorum, kurtar beni, çıldırıyorum. Ya sen de yeniden azalın da. Oba, helal kossi. Canım söyleyeceğim bunu. Oba, helal kossi. Canım söyleyeceğim bunu. Oba, helal kossi. Canım söyleyeceğim bunu. Çekil. Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde ağırlandılar. Sayın dinleyiciler, bültenimize üzücü bir ölüm haberiyle devam ediyoruz. Bugün öğle saatlerinde büyük bir alışveriş merkezinin tuvaletinde 15-16 yaşlarında bir gencin cesedi bulundu. Aşırı doz eroinden öldüğü saptanan gencin itiraflarla dolu son mektubunda şunlar yazıyordu. Aus der Türkei geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das waren gerade zwei Tracks von dem Quartett SOS, einer Frau und drei Männern. Diane Beckley heißt ihr Album, es erschien im vergangenen Jahr. Los ging's mit dem Intro des Longplayers und gerade eben der Track mit den wackelnden Akkorden und den Rückwärtssounds zwischendurch, der hieß Candine Gell, das heißt so viel wie Komm zu dir. Zwischen den beiden SOS-Nummern gab es einen Ausschnitt aus einer Comedy-Platte. Die 7-Inch-Single muss dem Cover nach in den 60er oder frühen 70er Jahren erschienen sein. Der Kabarettist, der da zusammen mit einer ungenannten Assistentin zu hören war, heißt Risa Pekuzal. Der Titel der Nummer ist KKH Reklam und da wird nicht nur die Reklame in Funk und Fernsehen auf die Schippe genommen, sondern auch Fußballreportagen und Quizsendungen, hochaktuell eigentlich. Die aufgedrehte Stimme von Risa Pekuzal wäre idealer Stoff für scratchende DJs. Vielleicht ist schon jemand auf die Idee gekommen und ich habe davon einfach noch nichts mitbekommen. Hier ist noch ein Rare Groove aus der Türkei. We'll be right back. sağdan soldan estarabim, estarabim, estarabim. Sağdan soldan estarabim, estarabim, estarabim. Sağdan soldan estarabim, estarabim, estarabim. Sağdan soldan estarabim, estarabim, estarabim. Sağdan soldan estarabim, estarabim, estarabim. Sağdan soldan estarabim. Erkin Koray mit Estarabim. Erkin Koray gehört zur ersten Generation von türkischen Musikern, die Elemente von türkischer Folklore und angloamerikanischer Pop- und Rockmusik kombinierten. Wann dieser Abgesang auf eine Geliebte aufgenommen wurde, verraten weder die Originalsingle noch die CD-Kompilation Erkin Korays. Vermutlich entstand die Aufnahme in der ersten Hälfte der 70er Jahre. Hier ist ein anderer Pionier türkischer Rockmusik, Barış Manço. Quand la pluie tombera et que le grand vent se lèvera, le ciel se couvrira de nuages rouges et très bas. Ce sera le temps où chacun tremblera, ce sera le temps où chacun se souviendra. Il arrivera. Les femmes de tous les pays fermeront leurs portes et se sauveront dans leurs abris. Ce sera le temps où chacun tremblera, ce sera le temps où chacun se souviendra. Il arrivera. Ce sera le temps où chacun tremblera, ce sera le temps où chacun s'apercevra. Ce sera le temps où chacun tremblera, ce sera le temps où chacun s'apercevra. Que l'hiver est là. Je ne te trouve pas, moi je ne te rencontre pas, et moi je ne te trouve pas. Et moi je ne te trouve pas. Ce sera bien fait pour toi. Das waren zwei Tracks von einer nur in der Auflage von 500 Stück hergestellten Kassette mit raren Barisch-Mancho-Songs. Im Begleittext dieser Barisch-Mancho-Kompilation entschuldigt man sich für die unangenehmen Verzerrungen bei diesen beiden Nummern. Die DAT-Kassette, von der die Sammlung gemastert wurde, hatte da leider ein paar Aussetzer, aber dieser Einblick in die türkische Rockgeschichte ist dann doch so interessant, dass die Klangmängel gar nicht so wichtig sind. Zu hören waren also zweimal Barisch-Mancho, und zwar anno 1966. Barisch-Mancho sang in französischer Sprache. Eine Zeit lang studierte er an der Königlichen Hochschule der Schönen Künste in Lüttich. 1969 beendete er sein Studium dort mit einem Diplom. Geboren wurde Barisch-Mancho am 2. Januar 1943 in Istanbul. Seit Ende der 50er Jahre machte er diverse Stilmoden der angloamerikanischen Vorbilder mit. Französische Chansons gingen offensichtlich auch nicht spurlos an ihm vorüber. Das zweite Stück von Barisch-Mancho dürfte eines der ersten Ethno-Rock-Songs überhaupt sein und dann noch im asymmetrischen 9/8-Takt. Bien fait pour toi heißt der Song. Er erschien, wie gesagt, 1966 und er kombiniert Melodien und Rhythmen traditioneller türkischer Volksmusik mit Rock- und Pop-Elementen. Und Barisch-Mancho singt dazu einen Text in französischer Sprache. Eine andere Art von Völkerverständigung demonstrierte Barisch-Mancho seit Ende der 80er Jahre mit einer sehr erfolgreichen Kinder- und Familienserie im Fernsehen. Er bereiste mit seinem Team viele, viele Länder, um sich dort vor allem mit den einheimischen Kindern zu treffen und deren Leben und Ansichten später im türkischen Staatsfernsehen zu präsentieren. All das muss man leider in der Vergangenheitsform erzählen. Barisch-Mancho starb am 31. Januar 1999, wenige Wochen nach seinem 56. Geburtstag, an einem Herzanfall. Hier ist Barisch-Mancho, anno 1968, The Trip heißt die Nummer und in Klammern steht dahinter Fairground. Wow. Das war noch eine rare Aufnahme von dem türkischen Liedermacher, Rockpionier und Fernsehstar Barış Manço. The Trip heißt die psychedelische Nummer passenderweise. Sie erschien 1968. Irgendwann, 1999 oder 2000, gab es auf Initiative unter anderem eines bulgarischen Barış Manço-Fans eine Kassettenkleinstauflage mit solchen seltenen Singles von Barış Manço. Vielen Dank an dieser Stelle an Guido Erfen für das tolle Geschenk, das er mir mit dieser Kassette gemacht hat. Und vielen Dank auch an Sabri Anlak für die beiden Barış Manço-Kassetten, die er mir nach einer Taxifahrt und einem Gedankenaustausch über Barış Manço einfach geschenkt hat. Hier ist ein Lied von einem Verlassenen, der den Verlust der Geliebten beweint. Fakir heißt das Lied, zu Deutsch Der Arme. Aufgenommen wurde der Song im letzten Sommer und die Band, die ihn spielt, heißt Replikas. Thank you. Das war Musik von der türkischen Band Replikas. Los ging's mit einem Song, in dem der Verlust der Geliebten beklagt wird. Und gerade eben die lange, ziemlich psychedelisch angehauchte Nummer, die trägt den Titel Akis. Und das heißt so viel wie Der Lauf der Dinge. Das Album der Replikas wurde im letzten Sommer aufgenommen. Es heißt Köle do Yuran. Und auf diesem Album sind die Replikas eine sehr originelle und kratzbürstige Band. Ich kenne sonst kaum türkische Bands, die eher nach Indie-Rock oder sogar psychedelisch klingen oder harsche Klänge im Repertoire haben. Hier ist noch so eine Band, Zen heißt sie, von ihrem 98er-Album Tanbul das Titelstück. Der Text ist eine Art Aufruf, für Veränderung zu sorgen. Im Text heißt es, wir werden einige Dinge tun, die uns vielleicht den Kopf verdrehen, wir werden es tun und alle werden sich öffnen. Und es wird das geschehen, was wir wollen. Und die Falschen werden gehen. Anlaştıkça yenileceğiz. Anlaştıkça ayrılacağız. Ayrılsak da sevebileceğiz. Sırtımıza bir sıvaz olacak. Sırtımıza bir hafiflik getirecek. Sırtımıza bir esah dirilik getirecek. Tevazum göstersin yanımıza bir bela olacağız. Sonsuza dek yaşatacağız. Tumble. Cool. Das waren zwei türkische Bands mit etwas düstereren Sounds. Zuerst zwei Tracks vom 98er Album der Band Zen. Zuerst das Titelstück Tanbul und danach eine extreme Gitarrenminiatur mit dem Titel Aya Hasta. Gerade eben, das war ein weiteres Stück von Necropsy. Das Quartett mit dem anheimelnden Namen hat 1996 eine durch und durch spannende CD veröffentlicht. Mi Kubesi heißt sie und das Stück eben trägt den Titel Zorn. Das Ende. Tatsächlich ist diese Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk fast zu Ende. Heute Nacht gab es ausschließlich Musik aus der Türkei und ich möchte mich ganz herzlich an dieser Stelle bei Hülya Wolf für die Übersetzung der Texte bedanken. Ohne ihre Hilfe hätte ich nicht berichten können, worum es in den Liedern geht. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Nachrichten ist jetzt noch Gelegenheit, Nilüfer Akbal zuzuhören. Sie singt ein kurdisches Lied über ein Mädchen mit dem Namen Sine. Zane de bir nam gedare agre jane e beden amre bana fede hela Deutschlandfunk. Drei Uhr. Die Nachrichten. Die Chancen für Entschädigungszahlungen an NS-Zwangsarbeiter noch vor der Sommerpause sind nach Einschätzung des Regierungsbeauftragten Graf Lambsdorff deutlich gesunken. Im ARD-Fernsehen zeigte sich Lambsdorff enttäuscht über die Bedingungen der amerikanischen Bundesrichterin Cram für die Abweisung der bei ihr anhängigen Sammelklagen. Frau Cram verlange in ihrer erst jetzt bekannt gewordenen Begründung, dass die Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft auch Zahlungen für österreichische Banken leiste. Dafür sei aber im Entschädigungsfonds kein Geld. Sollte die Richterin auf ihrer Forderung bestehen, werde die Wirtschaft den Berufungsprozess in New York fortsetzen, sagte Lambsdorff. Er wies zugleich die Forderung von Bundestagspräsident Thierse zurück, unter Umständen vorzeitig mit den Auszahlungen aus dem Regierungsanteil des Stiftungsfonds zu beginnen. Frankreichs Präsident Chirac und Bundeskanzler Schröder wollen mit einer gemeinsamen Position in Bezug auf die EU-Osterweiterung nächsten Monat zum Gipfel der Europäischen Union in Schweden fahren. Diese Gemeinsamkeit werde alle Punkte betreffen, sagte Schröder nach einem Treffen mit Chirac gestern Abend in Paris. Nichts werde entschieden, wenn nicht alles entschieden sei. Dabei knüpfe der Kanzler an die französische Position an, die Frage der Agrarsubventionen nicht losgelöst von den anderen Problemen zu behandeln. Frankreich ist der größte Empfänger von Beihilfen. Deutschland fordert unter anderem Übergangsfristen bei der Öffnung des Arbeitsmarktes in der erweiterten Union, was unter den Mitgliedstaaten noch umstritten ist. Die US-Regierung will weiterhin eng mit den Vereinten Nationen zusammenarbeiten. Das hätten eben Präsident Bush und Außenminister Powell versichert, sagte UNO-Generalsekretär Annan in New York. Beide hätten sich auch dafür eingesetzt, dass Amerika seinen Beitragsverpflichtungen nachkomme. Zuvor hatte das Repräsentantenhaus in Washington finanzielle Strafmaßnahmen gegen die Vereinten Nationen beschlossen. Danach soll ein Teil der Beitragsschulden der USA erst beglichen werden, wenn Amerika wieder in die UNO-Menschenrechtskommission aufgenommen wird. Die israelische Armee hat gestern Abend erneut Ziele im Gazastreifen beschossen. Beim Angriff auf einen Posten der palästinensischen Sicherheitskräfte in Beit Laya, nördlich von Gazastadt, seien zwei Menschen verletzt worden, berichten Ärzte. Nach Angaben eines Palästinensersprechers trafen Boden-Boden-Raketen ein Polizeigebäude und richteten schwere Schäden an. Die israelische Armee sagte dagegen, ein Panzer habe Granaten abgefeuert und damit zwei Mörserangriffe im Gazastreifen vergelten wollen. Zuvor waren israelische Truppen erneut mehrere hundert Meter tief in autonomes palästinensisches Gebiet vorgedrungen und die Hauptverkehrsachse des Gazastreifens hatten sie blockiert. Die für Mittwoch geplante Hinrichtung des Attentäters von Oklahoma, McVeigh, wird um 30 Tage verschoben. Das entschied US-Justizminister Ashcroft in Washington, nachdem zuvor bekannt geworden war, dass den Anwälten von McVeigh Beweismaterial vorenthalten wurde. Die Bundespolizei FBI erklärte, die Dokumente seien versehentlich zurückgehalten worden. Bei dem Bombenanschlag auf ein Behördengebäude in Oklahoma City wurden vor 6 Jahren 168 Menschen getötet. Der geständige McVeigh wurde wegen des Attentats zum Tode verurteilt. Das Wetter. In der Nacht gering bewölkt oder klar, Abkühlung auf 12 Grad im Rheinland und 3 Grad an der Oder. Am Tage viel Sonnenschein und nur wenige Wolken. Im Alpenbereich am Nachmittag vereinzelt Schauer, Höchstwerte zwischen 19 Grad in Vorpommern und 26 Grad am Rhein. An den Küsten um 17 Grad. Schwacher bis mäßiger, gelegentlich leicht böig auflebender Wind aus Nordost bis Ost. Die Aussichten am Sonntag sonnig und weitgehend trocken. Im Schwarzwald abends vereinzelt Wärmegewitter. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 4 Uhr. Deutschlandfunk, 3.05 Uhr, die Verkehrslage, A6 Heilbronn-Pilsen zwischen Schwabach-West und Nürnberg-Langwasser, 11 Kilometer Stau. A9 Halle-Leipzig Richtung Potsdam zwischen Großkugel und Schkeuditzer Kreuz, 1 Kilometer und A72 Plauen-Zwickau in Höhe Plauen-Ost, 2 Kilometer Stau. Deutschlandfunk, Nachtkonzert. Hören Sie zunächst das Trio für Violine, Violoncello und Klavier, C-Dur von Joseph Haydn.